Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue in verse 14 about the relationship with the father. Lass uns über die Beziehung zum Vater in Vers 14 weitermachen. I really love what Paul says in Hebrews chapter 12 about the father. Ich liebe es wirklich, was Paulus in Hebräer 12 über den Vater sagt. It's the chapter where he teaches about how the father disciplines his children. In diesem Kapitel lehrt er, wie der Vater seine Kinder diszipliniert. And then he makes a very interesting statement. Er macht dort eine sehr interessante Aussage. He said that the earthly fathers disciplined us as seemed best to them. Er sagt, dass irdische Väter uns so disziplinieren, wie es ihnen am besten erscheint. But the heavenly Father, so that we can be partakers of his holiness. Aber der himmlische Vater tut es, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaben können. I love the comparison that Paul compares earthly fathers with heavenly father. Ich liebe den Vergleich, den Paulus zwischen irdischen Vätern und dem himmlischen Vater zieht. Because the entire book of Hebrews can only be understood. Das gesamte Buch Hebräer kann nur verstanden werden, if we understand that Hebrew compares everything. Wenn man versteht, dass darin alles verglichen wird. And he compares the earthly father with the heavenly father. One is perfect, the other one is just an earthly father. Er vergleicht irdische Väter mit dem himmlischen Vater. Der eine ist perfekt, die anderen sind nur irdische Väter. Why do I tell you this? Warum erzähle ich das? Because in my decades of serving Jesus, I've encountered countless people. In den Jahrzehnten, in denen ich Jesus diene, bin ich unzähligen Menschen begegnet, who kept it as an excuse that they can't have an intimate relationship with God the Father. Die als Entschuldigung dafür, dass sie keine intime Beziehung zu Gott dem Vater haben können, that they never had a good earthly father. Die Tatsache anführen, dass sie nie einen guten irdischen Vater hatten. They've told me, Reinhard, how shall I know that God is a good father? I never had a model of a father. Sie sagen mir, Reinhard, woher soll ich wissen, dass Gott ein guter Vater ist? Ich hatte nie ein Vorbild für einen Vater. Well, you have now. Aber jetzt hast du einen. And this is why it is so important to appropriate this truth. You have a relationship with the Father. Deshalb ist es so wichtig, sich diese Wahrheit anzueignen, dass du jetzt eine Beziehung zum Vater hast. Now, keep it alive, keep it going, keep it intimate. Nun musst du sie am Leben erhalten, sie am Laufen halten, sie intim halten. Keep saying thank you. Immer wieder Danke sagen. Remember, it is your responsibility how much of that relationship you experience. Denke daran, dass es in deiner Verantwortung liegt, wie viel von dieser Beziehung du erlebst. Let's move on. Machen wir weiter. I write these things fathers and mothers, because you have a true relationship with him who is from the beginning. Ich schreibe diese Dinge, Väter und Mütter, weil ihr eine wahre Beziehung zu dem hattet, der von Anfang an ist. It's interesting that the Passion uses here fathers and mothers, but in the original Greek it simply says fathers. Es ist interessant, dass in der Passion-Übersetzung hier Väter und Mütter steht, aber im griechischen Originaltext steht einfach Väter. I have no idea why the Passion did this. Ich habe keine Ahnung, warum die Passion-Übersetzung es so geschrieben hat. But I understand that from the Greek. Aber ich verstehe, dass es im Griechischen. That it can actually mean parents instead of just father. Tatsächlich Eltern statt nur Väter bedeuten kann. One of the meaning is the authors of a family. Eine der Bedeutungen ist die Urheber einer Familie. So probably this is why the Passion uses the word fathers and mothers. Deshalb schreibt die Passion-Übersetzung wahrscheinlich Väter und Mütter. But he's telling them, Johannes sagt ihnen, that they have a true relationship with him who is from the beginning. Dass sie eine wahre Beziehung zu ihm haben, der von Anfang an da war. Now he's repeating what he said here in verse 13. Dann wiederholt er, was er in Vers 13 gesagt hat. But in verse 13 he says, I remind you. Aber dort sagt er, ich erinnere euch daran. But here he's saying he's writing these things because they have a relationship. Während er hier sagt, dass er diese Dinge schreibt, weil sie eine Beziehung haben. Now, the because is always a very important statement in the Bible. Das Wort weil drückt in der Bibel immer eine sehr wichtige Aussage aus. Because Jesus died for me, I can experience all the goodness of God. Weil Jesus für mich gestorben ist, kann ich die Güte Gottes erfahren. Because they have this relationship, now they can experience this intimacy. Weil sie diese Beziehung haben, können sie jetzt Intimität erleben. And to John, it's obviously very important that relationship is key for everybody, the father, the mother, the young people. Für Johannes ist es offensichtlich sehr wichtig, dass die Beziehung für alle der Schlüssel ist, für die Väter, die Mütter und die jungen Menschen. If you study carefully the Gospels, wenn man die Evangelien sorgfältig studiert, from my point of view, it seems pretty clear, scheint es meiner Meinung nach ziemlich klar zu sein, that nobody put more effort into intimacy with Jesus than John did. Dass sich niemand mehr um die Intimität mit Jesus bemüht hat als Johannes. Remember, he's the only one who keeps saying the apostle whom Jesus loved. Denke daran, er ist der Einzige, der immer wieder sagt, der Apostel, den Jesus liebte. And he seemed to work hard for 3.5 years to be always close and intimate with Jesus. Er schien 3.5 Jahre lang hart daran gearbeitet zu haben, Jesus immer nahe zu sein und eine intime Beziehung zu ihm zu haben. And now he continues to encourage the church of this same truth. Nun ermutigt er die Gemeinde weiterhin mit derselben Wahrheit. The guys never turn Christianity into something religious. Always keep it a good, intimate relationship. Hört zu, macht aus dem Christentum nie etwas Religiöses. Behaltet immer eine gute, intime Beziehung. And I write these things, young people, because you're strong. Und ich schreibe euch jungen Menschen diese Dinge, weil ihr stark seid. When I see today how there are very few strong young people, it's a very sad thing. Wenn ich heute sehe, dass es nur sehr wenige starke junge Menschen gibt, ist das sehr traurig. The word that's used here in the Greek, it means something like very mighty. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, bedeutet so etwas wie sehr mächtig. And it just comes from a root word that has force or power in it. Und stammt von einem Wortstamm ab, der Kraft oder Macht enthält. I'm telling you, young people, if you young and listening to me. Ich sage euch, junge Menschen, wenn ihr jung seid und mir zuhört. We really need to learn to be strong in order to, first of all, be great testimonies of Jesus. Ihr müsst wirklich lernen, stark zu sein, um zunächst einmal großartige Zeugen Jesu zu sein. But also to navigate well through the future of this world. Aber auch um gut durch die Zukunft dieser Welt zu navigieren. When I see how easily young people are thrown around in life today, it's very sad. Wenn ich sehe, wie leicht junge Menschen heutzutage im Leben hin und her geworfen werden, ist das sehr traurig. A little bit of bullying in school and they already break down. Ein bisschen Mobbing in der Schule und schon brechen sie zusammen. A little bit pressure in the world or in their world and they already break down. Ein bisschen Druck in der Welt oder in ihrer Welt und schon brechen sie zusammen. It is time for young people to live in a power which is the power of God alone. Es ist an der Zeit, dass junge Menschen in einer Kraft leben, die allein die Kraft Gottes ist. Tomorrow I'm going to talk a little bit more about this. Morgen spreche ich noch ein wenig mehr darüber.